Kundgabe 5312. Empfangen durch Bertha Dodder am 8.2.1952. Niemand kann zweien Herren dienen. Niemand kann zugleich mir und der Welt dienen. Wer sein Auge der Welt zuwendet, der kann mich nicht sehen, weil ich mich verborgen halte, solange der Sinn des Menschen nur auf die Welt gerichtet ist. Denn ich und die Welt gehören nicht zusammen. Die Welt ist das Reich meines Gegners. Mein Reich aber ist nicht von dieser Welt. Darum muss, wer mich finden will, die Welt zurücklassen. Er muss sich abkehren von ihr, weil ich entgegengesetzt zu finden bin, weil mein Reich anderswo liegt als die irdische Welt. Ich bin ein Herr, und meine Knechte können nicht gleichzeitig einem anderen Herrn dienen, der ihnen gegnerische Befehle gibt, die also nicht im Einklang stehen mit meinem Willen. Doch es soll der Mensch sich entscheiden. Er kann sich selbst seinen Herrn wählen. Er wird nicht gezwungen zum Dienst für den einen oder den anderen. Er hat freien Willen, und dieser muss ihn hintreiben zu dem Herrn, dessen Knecht er sein will. Doch es sind nicht zwei gleich gute Herren, zwischen denen er sich entscheiden soll, sondern das Reich des Lichtes beherrscht der eine, das Reich der Finsternis der andere. Darum sollte es euch wohl leicht sein, den rechten Entscheid zu treffen. Doch ihr erkennet in eurer Verblendung oft nicht das Reich der Finsternis, weil euch viele Blendlichter täuschen, weil der Fürst der Welt sein Reich euch reizvoll vor Augen stellt, während mein Reich nur mit geistigen Augen zu erkennen ist, die ihr noch geschlossen haltet. Entscheidet ihr euch aber freiwillig für mich, so wird ein überaus helles Licht euch erstrahlen, das kein Verlangen nach der Welt mehr in euch aufkommen lässet. Und mit Freuden werdet ihr eurem Herrn dienen, mit Eifer alles erfüllen, was er euch aufträgt. Ihr werdet euch nicht mehr als seine Knechte, sondern als seine Kinder fühlen, dem ihr völlig euren Willen unterstellt. Und die Abkehr von der Welt müsstet ihr gern und selbstverständlich vollziehen, weil euch das Reich nicht mehr reizet, das euch kein wahres Licht gibt, das fernab liegt von meinem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Doch ich verlange vollste Hingabe von denen, die mir dienen wollen. Ich will nicht, dass sie noch zurückschauen nach dem Reich, das sie verlassen haben. Ich will nicht, dass sie auch dem dienen, der mein Gegner ist, denn von meinen Knechten fordere ich bedingungslose Treue. Ich fordere Liebe zu ihrem Herrn und Meister, weil nur dann die Arbeit recht geleistet werden kann, die unbedingt nötig ist, wozu ich meine Knechte gedungen habe, weil sie mich unterstützen sollen, weil diese Arbeit von Menschen ausgeführt werden muss, die mir gänzlich ergeben sind. Niemand kann zweien Herren dienen, und darum müsstet ihr euch entscheiden. Ihr müsstet euer Herz befragen, zu wem es euch drängt. Ihr müsstet eurer Liebe und Begierde euch entäußern, die noch der Welt gelten, wenn ihr mir dienen wollet, wenn ihr in meine Dienste treten wollet. Ihr müsstet dann eure Liebe und Begierden wandeln. Ihr müsstet sie richten auf geistige Güter, auf das Reich, in dem ich allein Herrscher bin. Und eure Entscheidung wird recht sein und euch ein seliges Los eintragen in der Ewigkeit, in dem Reich, das bestehen bleibt, wenn die irdische Welt vergeht und das eure wahre Heimat ist. Amen.